Bea und der Aufstand gegen die Könige der Tiere. »Komm, wir gehen«, sagte Käthe. Es war schon den ganzen Morgen ruhig am Wasserloch gewesen. Kalle und Käthe Kroko hatten sich am Vormittag in der Sonne aufgewärmt und krochen nun ins Wasser zurück. Sie wären gern noch länger geblieben, aber ein Teil der Herrscherfamilie war am Wasserloch eingetroffen. Kalle und Käthe mochten die hochnäsigen Löwen nicht. Die kamen immer nur in einem ganzen Rudel und vertrieben alle anderen Tiere, auch diejenigen, die wie die Krokus hier wohnten. »Wenn sich nur mal einer von denen allein hierher trauen würde«, grollte Kalle durch seine langen Zähne und folgte Käthe ins Wasser. Seine Frau beruhigte ihn. »Reg dich nicht auf, Kalle. Am Ende sind wir alle gleich. Dann kommen die Hyänen und die Geier.« Sie nahm seinen Vorderfuß und sagte, »Komm, wir suchen uns ein paar Vögel, die beim Trinken am Ufer nicht genug aufpassen. Du isst doch so gern Geflügel.« Kalle Krokus Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. Aber das kannte Käthe schon, denn Kalles Ausdruck veränderte sich nie. Die Löwinnen wollten sich einen schönen Nachmittag am Wasserloch machen. Lamberta von und zu Löwe schritt wie immer vorne weg. Ihr folgten ihre beiden Schwestern, Liliana und Lieselotte von und zu Löwe, und denen folgten ihre drei Nichten, Litessa, Livanda und Letizia von und zu Löwe. Sie waren unbeschwert und fröhlich, als sie durch die Savanne schlenderten. »Ich bin immer noch etwas übersättigt«, seufzte Lieselotte, und Liliana kicherte, »Adel verpflichtet eben.« Lamberta blieb stehen, schaute über ihre Schulter nach hinten und flüsterte, »Bitte, meine Damen, tut wenigstens so, als wäret ihr euch dieser Verpflichtung bewusst.« Dann sah sie wieder nach vorn, hob den Kopf noch etwas höher und schritt majestätisch weiter. Ein ganzes Stück weiter weg hüpfte Bea Büffel fröhlich um ihre Eltern herum. Gehen wir wirklich?«, fragte sie immer wieder, wenn sie am Kopfende ihres Vaters oder ihrer Mutter vorbeikam. »Wenn ich es doch sage«, stöhnte ihr Vater Balthasar, aber da war Bea schon wieder weitergehüpft und aus seinem Sichtfeld verschwunden. »Wann gehen wir denn, wann gehen wir denn?«, fragte Bea und hüpfte weiter um ihre Eltern herum. Ihre Mutter Barbara, die von allen nur Bärbel genannt wurde, wartete, bis Bea wieder vor ihrem großen Kopf auftauchte und sagte dann, »Wenn du so viel Energie hast, dann gehen wir jetzt gleich.« Bea blieb direkt vor ihnen stehen und fragte nur, »Wirklich?« Ihr Vater Balthasar gab ihr einen dicken Kuss auf ihre noch ganz kleinen Hörnchen und sagte, »Sag doch schon mal den anderen Bescheid.« Bea hüpfte noch zweimal auf und ab, dann rannte sie so schnell sie konnte zur Herde, die friedlich in der Savanne graste. Bea blökte so laut sie konnte, »Wer will mit zum Wasserloch?« Lamberta von und zu Löwe hielt einen ihrer ausgiebigen Vorträge über Haltung, Einstellung und Gesinnung der Löwenfamilie und über ihr Verhältnis, wenn man es denn so nennen mochte, zu den gewöhnlichen Tieren in ihrem Reich. Und wenn sie von ihrem Reich und dem Reich der Löwen sprach, dann meinte sie eigentlich ihr eigenes ganz persönliches Reich. Sie war die Königin und ihr alter Mann, der König der Tiere, hatte außer in der Brunftzeit nicht in Erscheinung zu treten. Es war ihr Territorium, soweit das Auge reichte, und ihr Auge reichte sehr weit. Sie hielt in ihrem Vortrag plötzlich inne und setzte ihr tadelndes Gesicht auf. Livanda und Litessa korrigierten ihre Haltung in der Annahme, ihre gelangweilten Posen seien der Grund für die Unterbrechung in den Ausführungen ihrer Tante. »Mir scheint's«, begann Lamberta, und ihre Nichten setzten sich noch gerader hin. »Mir scheint's«, wiederholte sie noch einmal besonders verstimmt, »mir scheint's, einige der gewöhnlichen Tiere haben noch nicht verinnerlicht, dass sie nur zu erscheinen brauchen, wenn ich hungrig bin.« und dann fügte sie mit einem Kichern hinzu, so wie der König es tut. Alle Löwinnen drehten ihre Köpfe und versuchten zu erkennen, wer das arme Tier war, das Lambertas Missfallen auf sich gezogen hatte. Es war mehr als ein Tier. »Es sind doch nur die Büffel«, seufzte Liselotte, aber Lamberta war nicht zu beruhigen und zischte, »Das ist keine Entschuldigung!« Liliana kicherte, »Doch, eigentlich ist es eine hervorragende Entschuldigung, denn nur die Nashörner sind noch kurzsichtiger als die Büffel. Sie werden uns nicht gesehen haben.« Lamberta warf ihr einen langen, strengen Blick zu, und Liliana hörte mit dem Kichern auf. »Mir scheint's«, begann Lamberta nach einer langen Pause wieder, »mir scheint's, wer nicht sehen will, muss fühlen.« Liselotte sah Lamberta an. »Ist es wirklich nötig? Wir sind noch etwas träge von unserem Fest.« Lamberta fauchte zurück. »Haltung, Einstellung, Gesinnung!« Mit einem bedauernden Kopfschütteln schaute sich Lamberta zu den anderen Löwinnen um und sagte dann knapp, »Meine Damen, Jagdformation!« »Was ist los?« fragte Karl Kroko seine Frau. »Warum sind die Löwen in Angriffsposition gegangen?« Sie legte ihren Vorderfuß auf den seinen. »Ist vielleicht nur eine Übung. Oder es ist wegen der vielen Hufe, die da kommen. Fühlst du sie auch im Bauch?« Kalle grummelte. »Ich bin ja nicht taub.« Seine Frau sagte besorgt. »Das sind sicher die Büffel. Die waren lange nicht mehr hier.« Karl knurrte. »Das gibt sicher Ärger.« Und seine Frau beruhigte ihn wieder. »Es wird schon gut gehen, denn die Löwen haben gestern Abend bis tief in die Nacht gefressen und gefressen und gefressen.« Kalle sagte einen Moment nichts. Dann brummelte er. »Das ist kein Grund für die hohen Herrschaften. Die gehen sicher nicht weg, nur wegen ein paar gewöhnlich stinkender Büffel, die an ihrem freien Tag an das große Wasserloch kommen wollen.« Bärbüffel hüpfte nicht mehr. Der Weg zum Wasserloch war ganz schön weit gewesen und die Sonne war heute noch heißer als sonst, fand Bär. Sie war zwar nicht das einzige Kalb in der Herde, aber das kleinste und nur Bär hatte noch dieses blöde Babyfell. Es war ganz dicht und auch noch schwarz. Bär mochte dieses Fell überhaupt nicht und konnte es kaum abwarten, auch ihre Haare endlich zu verlieren. Wenn sie nicht schon kleine Hörnchen gehabt hätte, hätte sie wie ein Baby ausgesehen. Es war Bär so heiß. »Wie weit ist es denn noch?« fragte sie, und Bärbel Büffel stöhnte. »Das hast du doch schon vor 10 Minuten gefragt.« Bär schaute von unten ihre Mutter an. »Wann sind wir denn da?« Ihre Mutter lächelte sie nur an. »Mir ist heiß.« Sie lächelte wieder. »Ich hab Durst.« Sie lächelte. »Mehr gehen, weniger reden«, sagte sie irgendwann und ging weiter. Schließlich kamen sie zum Wasserloch. Zu dem großen Wasserloch und nicht diesem kleinen Tümpel, wo sie sonst immer hinging. »Kann ich schwimmen gehen?«, fragte Bea und versuchte, mit ihrem Vater Schritt zu halten. Der ging wie meistens vorne weg und schnaufte, »Noch nicht, meine Prinzessin!« Er nannte sie oft Prinzessin, und auch wenn Balthasar Büffel meistens vorne ging und die anderen ihm folgten, wollte er kein Anführer sein, und so war Bea nicht wirklich eine Prinzessin. Sie war nur seine Prinzessin, und das fand Bea viel schöner, als jedermanns Prinzessin zu sein. »Warum kann ich denn noch nicht schwimmen gehen?«, wollte Bea wissen. Balthasar Büffel war es auch zu heiß, schließlich musste er auf seinen Beinen einen fast 4 Meter langen und weit über 1 Tonne schweren Körper tragen. Er schüttelte seine mächtigen Hörner. »Das weißt du doch. Es gibt hier 2 Krokodile in dem großen Wasserloch, und wenn sie Besuch haben, sind es manchmal auch 4. Ich sehe nach, wo sie sind, und wenn sie friedlich in der Sonne liegen, dann kannst du schwimmen gehen. Einverstanden?« Bea nickte. »Dann geh bitte zurück zur Herde«, schnaufte ihr Vater. »Hast du die Krokodile schon gesehen?«, fragte Bea. »Nein, meine Prinzessin, das Wasserloch ist viel zu groß, als dass ein Büffel es ganz sehen könnte. Jetzt geh zurück zur Herde, ich beeil mich.« Balthasar beschleunigte seine Schritte, Bea rannte ihm nach. »Womit beeilst du dich?« Ihr Vater drehte sich um und rief laut, »Bärbel!« Dann wandte er sich wieder zu Bär. »Geh zur Herde. Ich beeil mich und gehe einmal um das Wasserloch herum, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist, und dann kannst du ins Wasser.« Bär lief ihm immer noch nach. »Musst du wirklich ganz herumlaufen? Das dauert doch ewig!« Balthasar gab ihr einen Kuss auf ihre Hörnchen. »Bärbel, kannst du sie bitte zur Herde bringen?« fragte er Barbara, als die näher herangekommen war. »Wohin gehst du?« fragte Bärbel ihn. »Ich gehe einmal herum und schaue nach, wo die Krokodile sind und ob sie Besuch haben.« Bärbel schnaufte. »Alleine? Warte doch auf die anderen!« Bär stupste ihre Mutter aufgeregt an. »Auf alle warten, bis Oma Brigitte einmal um das Wasserloch gegangen ist, geht die Sonne unter.« Und dann sagte Bär enttäuscht, »Mir ist so heiß und ich will schwimmen gehen.« Balthasar lief los und rief, »Ich bin gleich zurück.« Bärbel rannte ihm nach. »Warte doch noch, die anderen sind doch schon fast da, es ist gefährlich hier.« Aber Balthasar lief weiter am Ufer des Sees entlang. »Bring Bär zur Herde«, schnaufte er wieder. Bärbel erwiderte, »Die Herde ist doch direkt hinter uns.« Balthasar wurde langsamer. »Ich will doch nur schnell einmal herum und nach dem Rechten sehen. Das geht ganz schnell.« Bärbel ging weiter neben ihm her und wollte das nun klären. Bär lief ihnen nach und ein kleines Stück weiter hinten folgte die Herde. »Geh doch bitte mit ihr zurück«, wiederholte Balthasar. Aber Bärbel ging weiter und fragte, »Warum?« Balthasar ging noch langsamer und seufzte, »Weil es gefährlich ist.« Bärbel sah ihn triumphierend an und fragte, »Warum gehst du dann allein?« Balthasar blieb abrupt stehen, nickte mit dem Kopf und schnaufte. »Weil ich fast 3000 Pfund wiege und mich wehren kann und weil meine Prinzessin schwimmen gehen will.« Bärbel sagte, »Dann«, aber weiter kam sie nicht, denn Balthasar machte laut »Psst« und schnüffelte. Sie sah ihn wütend an. »Ich lass mich von dir doch nicht anpsten, du«, aber sie konnte ihren Satz wieder nicht beenden, denn Balthasar Büffel riss seinen tonnenschweren Körper herum und schrie, »Bär, lauf, Löwen, lauf!« Er hörte hinter sich schon das Signal der Jagdgesellschaft, und dann hörte er die Pranken, die sich mit 18 Krallen pro Löwen in den Boden krallten und ihnen nachliefen. Balthasar versuchte, hinter Bär zu bleiben, die nicht so schnell laufen konnte. Bär wiederum wollte näher bei ihrem Vater sein und wurde langsamer, damit er sie einholen und beschützen konnte. Als er neben ihr war, rief er, »Lauf weiter und bleib ganz dicht hinter mir!« Lamberta fühlte sich jung und wild, wenn sie jagte. Sie lebte für die Jagd. Oft jagte sie nur zum Spaß, ohne dass sie wirklich Appetit auf das verspürte, was immer gerade vor ihr flüchtete. Es war die Perfektion der Bewegung und das Gefühl von Macht über Leben und Tod, was Freude in ihren tristen Alltag bei Hofe brachte. »Ich nehme die Kleine«, fauchte sie und preschte auf der linken Seite an ihrem Rudel vorbei, genau hinter dem kleinen Büffel her. Lieselotte hatte keine Lust zu jagen und rief, »Die Kleine ist doch noch viel zu jung«, aber Lamberta hörte nicht hin. Sie näherte sich von hinten und brüllte einmal laut. Und schon trennte sich dieses dumme kleine Büffelmädchen von ihrem Vater und lief allein. Es war so einfach. Es wäre beinahe schon langweilig, aber sie lebte für diesen einen Moment. Kurz bevor sie zum Sprung ansetzte, alle Glieder angespannt und aufs Äußerste konzentriert. Das war der Moment, in dem sie wirklich herrschte. Alles andere war nur Tradition und Protokoll, aber dieser Moment, wenn sie ihre Untertanen aus einer Laune heraus zum Tode verurteilte, dieser Moment war in der Tat herrschaftlich. Bea rannte so schnell ihre kleinen Beine sie trugen. Sie konnte schon das böse Lachen der Löwin hinter sich hören. Sie musste nur in der Nähe ihrer Eltern bleiben und es bis zur Herde schaffen. Aber die Herde, die eben noch ein kurzes Stück hinter ihnen gewesen war, rannte nun ein großes Stück vor ihnen her. Bea folgte mehr ihren Ohren, denn sie war selbst die Jüngste und damit die kurzsichtigste in der ganzen Herde. Selbst wenn sie so scharfe Augen gehabt hätte wie die Löwen, hätte sie nur eine Staubwolke vor sich gesehen. Alle Büffel rannten einfach nur weg. »Nach rechts! Lauf nach rechts!« rief ihr Vater. »Was war denn nochmal rechts und was war links?« fragte sich Bea und hörte im gleichen Moment ein Fauchen. Ganz nah, rechts hinter ihr. Erschreckt lief sie ein klein wenig nach links. Ein junges, unerfahrenes und 250 Kilo schweres Büffelmädchen kann aber in vollem Lauf nicht nur ein ganz klein wenig nach links laufen. Wenn dann auch noch der Boden sanft nach links abfällt, dann wird in einer Sekunde aus dem Ausweichen ein Abbiegen. Bea lief weit nach links, viel zu weit von ihrem Vater weg und viel zu schnell, um noch lenken zu können, als in ihrem kurzen Blickfeld ein Busch auftauchte und direkt dahinter das Ufer des Wasserlochs. Bea versuchte trotzdem abzubremsen. Als sie langsamer wurde, spürte sie, wie sie ihren massigen Körper wieder besser unter Kontrolle bekam. Sie korrigierte ihre Laufrichtung ganz leicht nach rechts, und tatsächlich kamen der Busch und das Ufer nicht mehr direkt auf sie zu. »Ich kann es schaffen«, dachte Bea glücklich. »Alles wird gut, wenn ich nur daran glaube. Das sagt Mama immer.« Lamberta kostete ihren Moment bis zum letzten Augenblick aus. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie ihren Moment ein wenig zu lange ausgekostet hatte. Dieses Büffelmädchen war bis ans Ufer gerannt, und Lamberta hatte den Moment und die Perfektion der Bewegung so genossen, dass sie jetzt viel zu schnell die sanfte Böschung herunterjagte. Viel zu schnell, um noch bremsen zu können. Sie hatte sich verschätzt, und dass ihr, der Herrscherin, persönlich. Und nun bremste diese dumme Büffelgöre auch noch ab. Nun würde es sich nicht verhindern lassen. Lamberta sprang ab und schon in der Luft war ihr klar, dass sie erstens zu schnell gelaufen und zweitens zu früh abgesprungen war. Eine schändliche Vorstellung, dachte sie, als sie nach dem dicken Hinterteil des Büffelmädchens griff und dabei merkte, dass sie auch noch mit ihrer Vorderpranke von den dichten Haaren des kleinen Büffels und mit ihrer Hinterpranke vom Ufer abrutschte. Der Gedanke war unerträglich. Sie, die Königin der Tiere, landete jeden Moment erfolglos und überhaupt nicht grazil in einem gewöhnlichen Busch, während dieser Büffeltrampel elegant darum herumlief und verschwand. »Du entkommst mir nicht«, fauchte sie und hielt sich an den Hinterhufen der Kleinen fest. Sie riss den kleinen Büffel um, aber dieses Kalb wog mehr als sie selbst. Zusammen überschlugen sie sich, krachten in den Busch. Der Busch, der ja nur ein gewöhnlicher Busch war, konnte weder den Büffel, der eine Vierteltonne wog, noch den Löwen, der weitere 150 Kilo wog, aufhalten. Die beiden rauschten einfach durch den Busch hindurch. Lamberta dachte missmutig, auch das noch, als sie das Wasser auf sich zukommen sah und im nächsten Moment hineinstürzte. Und als wäre es der Schmach noch nicht genug, landete dieses gewöhnliche Büffelmädchen im gleichen Moment mit ihrem fetten Hintern in Lambertas Gesicht und drückte sie unter Wasser. Käthe Kroko stieß ihren Mann Kalle an. »Jetzt sieh dir das an, Karl«, sagte immer Karl zu Kalle, wenn sie wütend war. »Die haben sich das Büffelmädchen gegriffen. Willst du nicht mal rüber?« Sie sah sich zu Kalle um, aber der war bereits abgetaucht. Käthe tauchte auch und folgte ihm. Bea war unter Wasser und spürte die Löwen unter ihrem Hintern strampeln. »Geschieht dir recht, doofer Löwe«, dachte Bea und streckte die Nase über Wasser, um Luft zu schnappen. Das Strampeln unter ihr wurde verzweifelt und Bea stand auf. Die Löwin tauchte schnaufend direkt vor ihrer Nase auf. Bea fand, dass die Löwin sehr lustig aussah. Wasser lief aus ihrem Bart, ihre Augen waren rot und tränten und ihre Ohren hingen schlaff nach unten. »Ich hab auch Wasser in den Ohren«, prustete Bea fröhlich. Lamberta konnte es nicht fassen. Diese freche Göre machte sie nicht nur lächerlich, sie machte sich auch noch über die Königin lustig. Sie schüttelte den Kopf, um sich des Wassers zu entledigen, und brüllte, »Lieselotte, komm her und hilf mir mit diesem ungezogenen Ding!« Lieselotte schüttelte den Kopf. »Man soll mit vollem Bauch nicht baden!« Lamberta brüllte, »Löwen baden nicht, Löwen jagen nur!« Liliana sprang übereifrig an Lieselotte und auch an ihrer Tante Lamberta und dem Büffelchen vorbei ins kühle Nass. Diese Chance konnte sie sich nicht entgehen lassen, denn Baden war außerhalb der Jagd unziemlich für Löwen. »Hör auf zu planschen!« schrie Lamberta ihre Schwester an, und dann gab sie dem Büffelmädchen eine schallende Ohrfeige. Bea blökte laut »Mama«, dann drehte sie sich so schnell sie konnte um und lief zum Ufer, aber sie war noch nicht ganz aus dem Wasser, da hielt sie die Löwin im Nacken fest, und die zweite, die gerade über sie hinweg ins Wasser geplumpst war, legte Bea den Arm um die Schulter und fauchte sie böse an. »Lass mich los, du blöder Löwe«, schimpfte Bea, und dann warf sie ihren Kopf hin und her. Sie spürte, wie ihr kleines Horn den blöden Löwen rechts von ihr mitten auf die Nase traf. »Wo ist Bea?« brüllte Balthasar und machte eine Vollbremsung. Seine Hufe zogen eine 4 Meter lange Spur in den Boden, bevor sein massiges Gewicht zum Stehen gekommen war. Bärbel drehte sofort um, lief zurück in Richtung des Wasserlochs und rief, »Hol du die Herde! Wenn die Löwen Bea haben, greife ich sie in 2 Minuten an, mit oder ohne euch!« Balthasar rannte so schnell er konnte der Herde nach. Es war nicht einfach, eine Herde Büffel auf der Flucht zu stoppen und sie umzudrehen, aber Balthasar hatte die letzten in der Herde schon fast eingeholt. Käthe und Kalle Kroko waren ganz nah ans Ufer herangetaucht und beobachteten die Löwen und das Büffelmädchen, die bis zum Bauch im Wasser standen. Immer mehr Löwinnen waren ans Ufer gekommen und hatten sich sogar ihre Pfoten nass gemacht bei dem Versuch, die Kleine aus dem Wasser zu ziehen, aber die stand einfach da und rührte sich nicht von der Stelle, so sehr die Löwen auch zogen und zerrten. Schließlich waren alle 6 Löwinnen direkt am Wasser. Lamberta konnte das Geblöke nicht mehr ertragen und hielt dem Büffelmädchen die Schnauze zu. Dann gab sie einige knappe Befehle, wie ihre Schwestern und Nichten sich hinzustellen und wo sie anzupacken hätten, damit sie diese Jagd schnell beenden konnten und dabei nicht auch noch gesehen würden. »Zu spät«, kicherte Liliana, »da hinten stehen Touristen und schauen uns schon die ganze Zeit zu.« Lamberta war außer sich vor Scham und Zorn und fauchte, sie sollten sich alle endlich richtig hinstellen und ziehen. Dabei hatte sie anscheinend übersehen, dass sie direkt vor dem Büffel stand. Als ihre Schwestern auf ihren Befehl hin zusammenzogen und das Kalb ein Stück weiter ans Ufer wuchteten, machte dieser trampelige Büffel einen kleinen Schritt vorwärts und trat Lamberta auf ihre linke Pfote. Lamberta bewahrte Haltung und ließ sich nichts anmerken, wie weh es tat. Kleine Blessuren waren das Risiko dieses Sports. Weil sie sich nichts anmerken ließ, packten die anderen Löwinnen noch einmal kräftig zu und zogen das Kalb noch weiter an Land. Und weil Lamberta ihre Pfote nicht unter dem Huf wegziehen konnte und im Weg stand, stolperte der Büffel direkt über sie hinweg. Sie rappelte sich auf der anderen Seite wieder auf und machte ein schmerzverzerrtes Gesicht. Wenn sie etwas mehr hasste als das Gefühl, nass zu sein, dann war es das Gefühl, schmutzig zu sein. Und nun war sie beides. Käthe Kroko krächzte. »Die haben sie gleich aus dem Wasser. Schnapp sie dir, Karl!« Der legte seine Füße ganz flach an den Körper und mit einer schnellen Bewegung schoss er nach vorne wie ein Torpedo. Seine mächtigen Kiefer klappten auf und erwischten die Löwin genau da, wo er es geplant hatte, am rechten Bein. Er packte zu und zog fest daran. Etwas zu fest, denn durch die ruckartige Bewegung entglitt ihm das nasse Fell. Kalle hatte noch nie einen Löwen geschnappt und noch nie einen nassen Löwen gesehen. Er grummelte etwas von einer großen Gelegenheit, als er wieder abtrauchte, und war richtig wütend, aber das sah Käthe ihm nicht an. »War das schon alles?«, fragte sie. »Du sollst nicht die Löwin schnappen, sondern die Kleine. Wenn die Löwen sie erst aus dem Wasser haben, können wir nichts mehr für sie tun.« Lamberta konnte es nicht fassen. Dieses unverschämte Krokodil hatte nach ihrer königlichen Pfote geschnappt und es tat wirklich weh. Nicht wie eine Jagdsportverletzung, sondern es tat richtig unerträglich weh. Sie schaute wütend auf die Stelle im Wasser, wo das Krokodil abgetaucht war. »Hat man sowas schon gesehen?«, fragte sie und schüttelte den Kopf. Dran drehte sie sich zu Lieselotte um, die ebenfalls erstaunt aufs Wasser und dann auf die humpelnde Lamberta schaute. Diese fauchte: »Erinnere mich daran, meinen Gemahl hierher zu schicken, damit er diesen Reptilien eine Lektion erteilt.« Sie schaute noch einmal ungläubig aufs Wasser. Da tauchte das Krokodil erneut auf und schnappte abermals nach Lamberta. »Die ist schon zu weit weg«, schimpfte Käthe Koko. »Du sollst dir die Kleine schnappen, Karl.« Kalle fauchte die Löwin an und diese sprang noch weiter zurück. Kalle fauchte wieder und die Löwin sprang wieder. Das machte Spaß. Er fauchte noch einmal, dann hörte er seine Frau: »Die Kleine, Karl, die Kleine!« Er robbte weiter ans Ufer und nun sprang nicht nur die eine Löwin zurück, sondern fast alle. Er war allein mit dem Büffel im Wasser und die Löwinnen hielten das Kalb von Land aus fest. Kalle robbte noch ein Stück weiter, und als seine furchterregenden Zähne neben dem Kopf des Büffelmädchens waren, flüsterte er: »Mach dir keine Sorgen, mit dem Gebiss trage ich auch meine eigenen Kinder durch die Gegend.« Als er an ihr entlang robbte, dachte er sich: »Meine Kinder sind allerdings auch kleiner.« Er warf seinen Kopf hoch und dann versuchte er, die Kleine im Nacken zu packen. Sie war einfach zu groß, auch um sie vorsichtig wegzutragen. Er bemerkte, wie die Löwinnen versuchten, das Kalb an Land zu ziehen. An Land hatte er keine Chance gegen 6 Löwinnen. Karl fauchte: »Aber nicht mit mir, die Kleine bleibt hier!« Er packte ein Bein der Kleinen und zog daran. Bea blökte laut: »Aua, das tut doch weh!« Und dann blökte sie noch lauter: »Mama, Löwen und Krokodile!« Sie trat feste mit dem Huf nach dem Krokodil, aber es ließ einfach nicht los, biss sogar noch fester zu und zog sie ins Wasser zurück. Bea trat noch einmal fester zu und schimpfte: »Was soll das? Da komme ich doch gerade her! Da sind doch die Löwen!« Bea sah sich erschreckt um. Die Löwen waren ja gar nicht mehr im Wasser. Sie waren alle an Land und wollten sie mit sich ziehen. Sie drehte sich wieder zu dem Krokodil um und wimmerte: »Bloß nicht loslassen, Krokodil, bloß nicht loslassen!« Bärbel stand am Wasserloch und schnupperte nach Bea. Sie warf den Kopf hin und her und schimpfte: »Wenn ich nur nicht so kurzsichtig wäre! Wo bleibt nur Balthasar mit der Herde? Eine Minute ist schon um und ich warte nicht länger als 2, bevor ich Bea alleine suchen gehe.« Lamberta zog selbst nicht mehr an dem Büffelmädchen. Sie war nass und schmutzig, ihre Nase blutete, die linke Pfote war unter dem Huf des Büffels geraten und das rechte Bein war vom Krokodil gebissen worden und zu allem Überfluss war ihre Schmach auch noch von Touristen beobachtet worden. Sie stand nun in sicherer Entfernung zu dem aufsässigen Krokodil und dem widerspenstigen Büffeltrampel. Sie erteilte den anderen Löwinnen Anweisungen. So funktionierte es ohnehin besser. Sie hatten das Kalb schon fast an Land, und wenn es sein musste, dann würden sie das Krokodil eben mit aus dem Wasser ziehen. Käthe rief von hinten: »Stell dich nicht so an, Karl, und zieh fester!« Kalle presste zwischen seinen fest verschlossenen Kiefern hervor: »Ich zieh ja schon so fest ich kann! Die ziehen mich mit raus!« Die Löwen zogen wieder an dem Kalb und Kalle war schon zur Hälfte aus dem Wasser. Das gefiel ihm nicht. Kalle verlor seinen Vorteil, wenn er nicht im Wasser war. Er machte einen letzten verzweifelten Versuch, mit einigen wilden Bewegungen den Löwen die Kleine zu entreißen, aber dafür musste er seine Füße anheben und im nächsten Moment wuchteten die Löwen das Kalb so weit an Land, dass Kalle merkte, wie seine Hinterfüße nun auch aus dem Wasser gezogen wurden. Er schaffte es nicht. »Mist«, schimpfte er und ließ die Kleine los, sprang zurück ins Wasser. Einer der Löwen hielt Bea die Schnauze zu und so konnte sie nicht nach ihren Eltern rufen. Sie wurde weiter an Land geschleppt, weg von dem Krokodil und vom Wasser. Bea war auf einmal sehr froh, dass sie noch ihr Babyfell hatte. Sie spürte, wie die Löwenzähne immer wieder an ihren dichten, nassen Haaren abrutschten. Nur die Krallen von dem doofen Löwen, der ihr die Nase zuhielt, taten wirklich weh und sie konnte nicht mit ihren Hörnchen um sich schlagen. Ihre Mutter hatte ihr beigebracht, in einem solchen Notfall ihre Beine unter sich zusammenzufalten und sich mit ihrem ganzen Gewicht darauf zu legen. So kamen die blöden Löwen nicht an ihre Beine oder ihren Bauch und wenn ein kleines, dickes Büffelmädchen sich nicht bewegen will, dann können auch 6 Löwen nicht viel dagegen tun. Balthasar hatte die Herde gerade erst zum Stehen gebracht. »Wir müssen zurück«, rief er, als der Lärm der Hufe endlich verklungen war. »Die Löwen haben vielleicht Bär!« Einer der Büffel sagte, »Aber es sind Löwen! Es sind sogar 6 Löwen!« Balthasar rief, »Jeder einzelne von uns wiegt mehr als die 6 Löwen zusammen, und wir sind 50!« »Es ist egal, wie viele Zähne und Klauen die haben. Wir sind im Recht, wir sind mehr und wir sind stärker.« Die Büffel sahen sich an, nickten sich zu und riefen im Chor, »Los geht's, Büffel!« Dann liefen sie geschlossen zurück zum Wasserloch. Ihre Geschwindigkeit war etwas langsamer so kurz nach der Flucht, aber sie waren nun keine flüchtende Herde mehr, sondern eine aufgebrachte Horde, die schnaubend und schnaufend zurück zum Wasserloch eilte. Lamberta war zufrieden mit der Arbeit der Löwen. Sie versuchte, Haltung zu wahren und nicht zu humpeln, als sie wieder näher heranging und ihre Befehle gab. »Haltet sie gut fest! Haltet ihr das Maul zu! Dreht sie um! Ihr sollt sie umdrehen!« Liliana kicherte. »Da kommen die Büffel wieder!« Lamberta lächelte böse und fauchte. »Sie sollen ruhig kommen und sehen, was wir mit der Kleinen machen. Das wird ihnen eine Lehre sein.« Käthe stieß Kalle an. »Siehst du, Karl, da kommen schon ihre Eltern mit der ganzen Herde. Du hättest nicht so schnell aufgeben sollen.« Kalle knurrte zurück. »Ich hab noch nicht aufgegeben.« Balthasar ging schnell vorne weg. Dahinter folgten Barbara und dann die jungen Bullen, die es kaum erwarten konnten, ihre Hörner auszuprobieren. Dahinter kam der Rest der Herde. Balthasar blieb stehen und schnüffelte. »Ich rieche sie, aber ich kann nicht sagen, wo.« Bärbel schluchzte. »Ich höre sie nicht, Balthasar. Wo ist Bär?« Die Herde war nun wieder eng zusammen. Alle schnüffelten und horchten. Balthasar atmete tief ein und brüllte so laut er konnte, »Bea, wo bist du?« Bea hörte ihren Vater rufen, aber sie konnte nicht antworten, weil der Löwe ihr immer noch die Nase zuhielt. Die scharfen Krallen taten wirklich weh an ihrer empfindlichen Nase, wo sie auch kein Babyfell hatte. Aber sie wollte jetzt nach ihren Eltern rufen, sofort. Sie spannte ihren Nacken an und dann schüttelte sie ihren Kopf so fest sie konnte. Die Krallen machten tiefe Kratzer in ihre Nase und es tat ganz furchtbar weh, aber selbst wenn sie gewollt hätte, konnte sie ihren massigen Kopf nicht einfach anhalten, wenn er einmal in Bewegung war. Sie fühlte, wie ihre Hörnchen 2 der Löwen am Kopf trafen, der eine ihre Nase endlich losließ. Bea holte tief Luft und brüllte, »Mama, Papa!« Im Wasser schlug Kalle seiner Kette auf die Schulter und zischte. Sie haben die Kleine gehört. Sie kommen. Jetzt kriegen die Löwen endlich die Prügel, die sie schon lange verdient haben. Käthe legte wieder beruhigend ihren Vorderfuß auf seinen. Du hast doch heute schon eine Löwin gebissen. Warum müssen Jungs immer raufen? Kalle knurrte zurück. Sind keine Jungs, sind Löwinnen. Litessa sah die Büffel am Ufer entlang auf sich zukommen und rannte ohne weitere Überlegung davon. Lamberta schimpfte ihr noch nach, aber sie war schon zu weit weg, um ihren Tadel noch hören zu können. »Haltung, meine Damen«, sagte Lamberta zu den vier noch verbliebenen Löwinnen. Als sie im nächsten Moment die Büffel hinter sich näher kommen hörte, dann fühlte, wie der Boden unter ihrem wütenden Getrampel erzitterte und schließlich auch noch einer dieser dummdreisten Büffel seine Hörner in ihren Allerwertesten stieß, verlor sie selbst ihre Haltung. Sie sprang auf und lief auf die andere Seite der Löwinnen, damit sie die Büffel besser im Auge behalten konnte. Dann setzte sie sich hin und sagte wieder, »Haltung, meine Damen, macht einfach weiter, wir sind die von und zu Löwes.« Die anderen Löwinnen, die auch aufgestanden waren, ohne das Kalb loszulassen, setzten sich murrend wieder neben die Beute und hielten sie fest. »Wie geht es nun weiter?« flüsterte Liselotte besorgt. »Papa«, rief Bea, als sie sehen konnte, weshalb der Löwe von ihrem Kopf weggesprungen war. Ihr Papa kam noch etwas näher und fragte, »Kannst du aufstehen?« Bea wimmerte, »Papa, die halten mich fest.« Und dann schnaufte sie wütend, »Sag den blöden Löwen, sie sollen mich wieder loslassen.« Ihr Vater sagte, »Du machst das ganz toll. Bleib nur noch einen Moment sitzen. Ich sag dir, wenn du aufspringen und zur Herde rennen kannst.« Sie schüttelte wild ihren Kopf und traf wieder einen Löwen auf die Nase. Der Löwe jaulte auf und schlug ihr dafür mit seiner Pranke auf den Kopf. »Aua«, blökte Blair, »das tut doch weh, du blöder Löwe.« Bärbel war noch nie so nah an Löwen herangegangen, aber sie konnte Bea endlich sehen und sie schien unverletzt zu sein. Bärbel drehte sich für eine Büffelkuh erstaunlich schnell um, wandte dem gefürchteten Löwen einfach den Rücken zu und brüllte zu der Herde, »Die Löwen haben Bea!« Die jungen Bullen waren ihr am nächsten und Schulter an Schulter mit Balthasar rückten sie nun wie eine Mauer vor. Aber kurz vor den Löwen blieben sie stehen, weil diese fauchend ihre Zähne zeigten. Bärbel rief laut, »Wenn ihr nichts tut, tue ich es selbst!« und stürmte einfach los, direkt auf die Löwin zu, die neben der Gruppe saß und die Anführerin zu sein schien. Lamberta sah den tonnenschweren und recht erregten Büffel auf sich zustürmen und zögerte. Sie dachte für einen kurzen Moment über ihre Haltung, ihre Einstellung und Gesinnung nach. Sie dachte an ihr Verhältnis zu den gewöhnlichen Tieren und an die Touristen, die sie beobachteten. Und sie dachte daran, wie nass und schmutzig sie war und wie sehr ihre Nase, ihre Beine und ihr Rücken schmerzten. Sie dachte, wenn sie noch weiter nachdenken würde, würde diese wütende Kuh sie womöglich noch überrennen. Also entschloss sie sich schließlich auszuweichen, aber dabei wenigstens elegant und herrschaftlich zu wirken. Aber es war zu spät. Sie sprang zwar noch ab und konnte dem zornigen Stoß der Hörner ausweichen, aber sie war viel zu nah für ein elegantes Manöver. Im Verlauf ihres ungelenken Sprungs sah sie, wie die Kuh lächelnd den Kopf etwas neigte und damit die Spitze ihres linken Horns direkt in Lambertas Flugbahn hielt. Sie konnte nicht mehr ausweichen. Mit der ganzen Kraft ihres Sprungs schlug sie sich einen Eckzahn und drei Schneidezähne am Ende des Horns aus. Im Wasserloch schlug Kalle wieder mit seinem Vorderfuß auf Käthes Schulter und rief, »Hast du das gesehen, Käthe?« Käthe nickte und sagte, »Ich wünschte, ich hätte es nicht sehen müssen, aber es geschieht der Alten schon recht.« Bärbel trat der Löwin noch mit ihren Hufen hinterher. Sie sah, dass diese weglief, dann drehte sie sich zur Herde und brüllte, »Habt ihr gesehen, wie einfach das ist, wenn man eine Tonne wiegt und 50 Verwandte dabei hat?« Sie lief wieder zur Herde und sagte zu den jungen Bullen, Macht euch keine Sorgen. Löwen sind genauso gewöhnliche Tiere wie wir. Sie empfinden Schmerzen wie wir, sie bluten wie wir. Balthasar sagte, und sie verlieren Zähne wie wir. Einer der jungen Bullen nickte nach vorn und blökte. Und sie kommen zurück wie wir. Dreh dich mal um. Bärbel schaute sich um und sah die Löwin, die sie gerade erst aus ihrem Sichtfeld verjagt hatte. Die Löwin murmelte irgendetwas Unverständliches vor sich hin. Ihre Nase blutete, sie hatte nur noch 3 Fangzähne und humpelte. Aber sie humpelte geradewegs wieder auf Bea zu, die immer noch von den restlichen Löwinnen festgehalten wurde. Bärbel wurde wütend und brüllte laut, »Verschwinde endlich, alte Hexe!« Als diese sie nur wütend ansah, rannte Bärbel schnaubend los, direkt auf die Löwin zu. Lamberta konnte es nicht fassen. Dieser gewöhnliche Büffel griff sie schon wieder an. Beim ersten Zusammenstoß hätte man es noch als einen unglücklichen Unfall abtun können, aber das war nun ganz klar Majestätsbeleidigung. Was würden die Touristen von den Löwen halten? So etwas konnte sie nicht dulden, also fauchte sie. Diese Kuh kam weiter auf sie zu. Sie fauchte noch einmal, besann sich dann und trat einen schnellen Rückzug an. Aber wieder hatte sie zu lange gezögert, über ihre Stellung und die Anmaßung dieses Büffels nachgedacht. Noch bevor sie wirklich loslaufen und Fluchtgeschwindigkeit erreichen konnte, war die rasende Kuh bei ihr. Lamberta bemerkte, dass sie durch ihre neue Zahnlücke lispelte, als sie den Büffel warnte. »Lass das sein! Du wirst das bereuen!« Aber die Kuh hörte nicht und rammte ihr ganzes Gewicht in das Hinterteil von Lamberta. Der Zusammenprall gab ihr zwar einen Schubs, sodass sie endlich schneller wurde, aber ihr Schweif, der eben noch hoch erhoben ihre Herrschaftlichkeit verkündete, hing nun schlaff hinter ihr herunter. Die Kuh hatte ihren Schweif gebrochen. Auf schmerzenden Pfoten rannte Lamberta weiter und dachte, hoffentlich dreht die bald um, ich kann nicht mehr. Und dann dachte sie noch, was wollen die Touristen von mir denken? Bärbel stampfte hinter der Löwin her und merkte, dass diese wieder etwas schneller wurde. Aber sie wusste auch, dass die Löwen nicht ausdauernd waren. Ein Büffel konnte viel länger schnell laufen. Normalerweise half das, um vor den Löwen wegzulaufen. Die Löwen gaben viel zu schnell auf und so konnten die Büffel vielleicht entkommen. Wenn aber der Büffel hinter dem Löwen herläuft und der Büffel länger laufen kann, dann bedeutet das ganz sicher, dass der Löwe nicht entkommen wird. Bärbel schnaufte, »Ich krieg dich, heute krieg ich mal dich!« Und die Löwin konnte ihr Schnauben sicher schon fühlen. Dann dachte sie an Bea. Sie machte eine Vollbremsung, drehte sich und rannte zur Herde zurück. Wieder bei der Herde schaute sie sich noch einmal um, aber diese Löwin blieb verschwunden. Sie ging noch ein paar Schritte, um sich trotz ihrer schlechten Augen sicher sein zu können. Dann drehte sie sich wieder zur Herde. »Habt ihr Bea?« fragte sie die jungen Bullen. Sie hörte Balthasar rufen. »Die anderen Löwen haben sie noch!« Bärbels Herz pumpte immer noch wie wild und sie war auch immer noch mächtig wütend. »Wo sind sie?« brüllte sie und hörte Bea rufen. »Mama!« Sie stapfte aufgeregt an der Herde entlang zum Ufer. Dann tauchte Bea endlich in ihrem Blickfeld auf. Ohne nachzudenken machte Bärbel 3 entschlossene Schritte auf die Löwen zu, wobei ihre Hörner tief gesenkt und ihr kleiner Schweif hoch erhoben war. Sie schaufelte die erste Löwin auf ihre Hörner und warf sie hoch in die Luft. Lieselotte wurde hochgeschleudert und wollte sich mit ihren Pranken vor den Hörnern schützen. Dabei verfing sich eine der Krallen ihrer linken Pfote im Horn der Büffelkuh. Nur ein beherztes Zugreifen mit ihrer rechten Pfote konnte sie vor einem unsanften Sturz bewahren, aber sie riss sich dabei eine verhakte Kralle aus. Sie jaulte auf, drehte sich in der Luft und landete ausgerechnet auf ihrer Schwester Liliana. Gemeinsam wären sie beinahe auch noch in das nahe Gewässer gestolpert, aber sie konnten sich rechtzeitig fangen. Liliane fauchte, »Ich zieh mich zurück«, und dann rannte sie einfach am Ufer entlang davon. Lieselotte sah, wie ihre Schwester beim Rückzug sofort 2 Dutzend Büffel nachsetzten. Sie wusste, dass keinerlei Maß an Haltung, Gesinnung oder Einstellung ihr hier noch helfen konnten. Sie drehte sich ebenfalls um und rannte in die entgegengesetzte Richtung davon. Bea wollte jetzt sofort aufstehen und zurück zur Herde. Nur einer der Löwen hielt sie noch fest, und der war sicher nicht stark genug für ein entschlossenes Büffelmädchen. Sie versuchte aufzustehen, aber der doofe Löwe hielt sie einfach an ihrem Popo fest. Ihr Papa brüllte, »Lasst sie los!« rannte auf die Löwen zu, die noch übrig waren. Sie konnte das dumpfe Geräusch hören, als sein Horn den Löwen neben Bea am Kopf traf. Alle anderen Bullen der Herde kamen jetzt ganz nah, und die Löwen neben ihr rückten näher an Bea heran. Dann stieß ein Bulle den Löwen auf ihrer rechten Seite, und Bea fühlte, wie auch der Löwe, der sie von hinten festhielt, erschreckt losließ. Ihr Papa sah sie an und rief, »Jetzt, Bea, steh auf!« Bea streckte ihre Beine und stand einfach auf. Sie konnte fühlen, wie die Löwen versuchten, sie am Boden zu halten, aber sie stemmte sich einfach kräftig dagegen und stand. Aber als sie zu ihrem Papa laufen wollte, hielt ein Löwe sie weiter von hinten fest. Ihr Papa stürmte an Bea vorbei, und Bea hörte wieder dieses Geräusch, wenn sein Horn einen Löwen traf. Der Löwe jaulte, aber ließ nicht los. Ihr Papa wollte noch einmal zustoßen, aber als der Löwe das sah, ließ er sie endlich los, und Bea ging an ihrem Papa vorbei in die Herde. Balthasar drehte sich um und leckte Bea über den Rücken. Bea ging in die Mitte der Herde, strahlte die anderen Büffel an und sagte stolz, »Ich war schwimmen!« Oma Brigitte beugte sich zu ihr herunter, leckte ihr über die Nase und sagte besorgt, »Du blutest ein wenig, mein Kind.« Bea grinste sie an und sagte, »Du solltest mal die Löwen sehen.« Käthe und Kalle Kroko sahen noch vergnügt zu, wie die jungen Bullen die letzten Löwen vom Wasserloch verjagten. Die Herde wurde wieder ruhiger, und schließlich kam sogar das kleine Büffelmädchen wieder aus dem Wald der Büffelbeine hervor. Sie hüpfte zum Wasser, drehte sich zur Herde und rief etwas, was die Krokos nicht verstanden. Dann blökte einer der Bullen etwas zurück. Das Büffelmädchen am Ufer stampfte wütend mit ihrem kleinen Huf in den Schlamm und sah traurig auf das Wasser. Käthe sah Kalle an und fragte, »Na, Kalle, willst du es jetzt mal probieren?« Kalle schüttelte den Kopf, drehte sich um und schwamm ans andere Ufer, wo er sich in die Sonne legte und über sein Wasserloch zu den Büffeln auf der anderen Seite schaute. Käthe kam auch aus dem Wasser und legte sich neben ihn. Kalle sagte zufrieden, »Es war ein so schöner Tag, soll die Kleine doch ruhig etwas baden gehen.« Käthe sah zu dem Büffelmädchen hinüber und fragte dann, »Warum geht sie denn nicht ins Wasser?« Kalle überlegte kurz und antwortete dann, »Sie können nicht sehen, dass wir auf der anderen Seite liegen. Sag doch einfach mal was.« Käthe räusperte sich ausgiebig, denn Krokodile benutzen ihre Stimme eher selten, um etwas Lautes zu rufen. Bärbel und Balthasar standen auf der sanften Böschung, die zum Ufer des Wasserlochs führte, als sie ein Geräusch hörten, das wie ein sehr lautes Rülpsen klang. Balthasar lächelte Bärbel an, und die drehte sich zu Bea um und rief, »Die Krokos sind auf der anderen Seite in der Sonne. Geh ruhig ins Wasser, bis wir Bescheid sagen.« Bea hüpfte fröhlich ins Wasser, und Bärbel drückte sich an Balthasar. »Mein Held«, sagte sie und fügte hinzu, »ich werde in Zukunft mehr auf dich hören. Wenn du allein um das Wasserloch gehen willst, werde ich nicht mit Bea hinterherlaufen und sofort wissen wollen, warum das jetzt sein muss.« Dann lächelte Barbara und sagte, »Ich werde dich einfach später fragen, was das sollte.« Balthasar sah zu Bea, die im Wasser herumhüpfte, und dann sah er Bärbel an. In ihrem linken Horn steckte der Eckzahn eines Löwen und im rechten eine Kralle. Balthasar lächelte und sagte, Bärbel, du bist die beste Mutter, die ich je kannte.« Auf der anderen Seite stieß Käthe ihren Mann an und fragte, »Kalle, sag mal, lächelst du?« Kalle kicherte, »Ich bin ein Krokodil, ich habe nur einen Gesichtsausdruck.« Und dann grinste er noch breiter. Käthe legte ihm ihren Vorderfuß auf den seinen und vor lauter Glück vergoss sie ein paar dicke Krokodilstränen.